ist eine Verbindung da, ne? Ja, wir wissen nicht genau, ob wir Verbindung noch mit dem Funkhaus haben, aber wenn wir Verbindung mit dem Funkhaus haben, ist es nur gut, ist es richtig, dass die Hörer das hören, ne? Ja, wie ist die Nummer? Hm? Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir wissen nicht genau, ob wir jetzt noch mit unserem Mikrofon Sie erreichen können, ob Sie unsere Worte hier aus dem Stadtparlament noch vernehmen können, aber wir wollen hoffen, dass die Leitung noch offen ist und dass diese heutigen Szenen hier im Stadtparlament hinausgehen über die RIAS-Wellen hinaus nach Deutschland und vielleicht sogar noch viel weiter. Inzwischen hat es sich etwas um uns beruhigt. Einige junge Herren, zum Teil Personal hier von dem Stadthaus, hat sich hier um uns gestellt, um unser Mikrofon. Und wir haben nun so einen kleinen ruhenden Pol dafür gekriegt und hoffen, von hier aus einigermaßen weitersprechen zu können. Wir stehen hier oben an den Plätzen der alliierten Kommandantur. Es ist jetzt nur noch anwesend ein Herr der britischen Besatzungsmacht und zwei Herren der russischen Besatzungsmacht. Ein Herr der sowjetischen Besatzungsmacht ist soeben hier an uns vorbeigekommen, hat sich einen Weg gebahnt. Im Parlament selber ist es jetzt etwas ruhiger geworden. Die Plätze sind jetzt nur noch halb besetzt, das heißt von den Demonstranten. Dafür ist aber die Pressetribüne überladen. Unser Blick geht noch einmal auf den großen Sitzungssaal des Berliner Stadtparlaments. Presse- und Rundfunktribüne sind voll bis auf den letzten Platz. Die Menschen haben dort die Tribüne bis auf den letzten Platz gefüllt. Unten im Saal die Fraktionsbänke, die nach wie vor leer sind. Nur lediglich an den Seitengängen sehen wir einige Vertreter der Sozialistischen Einheitspartei. Im Hintergrund Vertreter der ausländischen Presseagenturen. Alles wartet weiter auf den Beginn dieser Stadtverordnetenversammlung, nachdem die vorhergehenden Stadtverordnetenversammlungen zweimal vertagt worden und die letzte offizielle Sitzung am 29. Juli hier im Stadthaus in der Fachhochrealstraße stattfinden konnte. Auf den Bänken der Sozialistischen Einheitspartei die Vertreter der SED, Herr Maron. Und da scheint wieder einmal das Kabel durchgeschnitten zu sein. Der zweite Versuch, Ihnen weiter ordnungsgemäß von der Sitzung zu berichten, ist auch wieder unterbunden worden. Wir hören allerdings noch das Saalgeräusch und es lässt darauf schließen, dass das Rednermikrofon, das vorne direkt am Rednerpult steht, noch intakt ist. Wir werden versuchen, nun wieder Kontakt mit unseren Reportern aufzunehmen und mit Ihnen weiter zu berichten. Durch Herrn Stadtvorsteher Suhr ist die 80. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu heute Mittag 12 Uhr zusammenberufen worden. Herr Stadtverordnetenvorsteher Suhr ist zurzeit nicht im Hause. Mein Versuch, ihn zu sprechen, war vergeblich. Ich habe mit Herrn Stadtverordnetenvorsteher Schreiber ein kurzes Gespräch geführt. Wir sind beide dahin übereingekommen, dass wir miteinander Fühlung behalten sollen. Ich schlage deshalb den Damen und Herren der Stadtverordnetenversammlung vor, dass wir das Haus auf eine halbe Stunde vertagen. Widerspruch dagegen wird nicht laut.